Der Ton und die Musik. Django. Ja, sie machen einen typischen Tarantino. Nun ja, und dann natürlich die Blutbäder. Wie heißt du? Django. Django. Tarantinos Verbeugung in Django Unchained vor dem Italo-Western, bei dem nicht nur jede Menge Ennio Morricone-affine Musik zu hören ist, sondern für die Ennio Morricone, der Komponist vieler Spaghetti-Western-Soundtracks, auch im reifen Alter von 84 Jahren noch Stücke lieferte. Das wäre das eine, die Musik. Das andere, seit Reservoir Dogs, dem Debüt vor gut 20 Jahren, das sind diese meandernden Dialoge, mit denen Quentin Tarantino Filmgeschichte geschrieben hat. Und diesem Tarantino-Rap gibt seit Inglourious Basterds von 2009 der Österreicher Christoph Waltz den Sound, wie jetzt eben auch in Django Unchained. 1858, drei Jahre vor dem Bürgerkrieg, bekommen zwei Sklavenhändler in der Wildnis des Nachts Besuch von einer seltsamen Gestalt. Einen schönen kalten Abend, Gentlemen. Ich bin auf der Suche nach zwei Sklavenhändlern mit dem klangvollen Namen Speckbrüder. Wäre es möglich, dass Sie das sind? Wer will das wissen? Meine Wenigkeit. Ich bin Dr. King Schulz, das ist mein Pferd Fritz. Was für ein Doktor? Kein Doktor, sondern Kopfgeldjäger, der einen der Sklaven, Django, braucht. Dann bist du genau der Mann, nach dem ich suche. Um ein paar Typen zu identifizieren, ihnen den Garaus zu machen und das Kopfgeld einzustreichen. Mit anderen Worten, Marshall, Sie schulden mir $200. Und so, es war einmal im wilden Tarantino-Westen. Schwatzen, reiten, schwatzen, schießen, schwatzen und lagern am Lagerfeuer die beiden. Der Deutsche und der schwarze Sklave in Persona, Christoph Waltz und Jamie Foxx. Quentin Tarantino öffnet den Vorhang zu den großen Western-Geschichten und Landschaften, lässt seine beiden Helden die Verbrecher zur Strecke bringen, garniert das Ganze, wie gesagt, Tarantino-like mit viel Blut. Um langsam, aber sicher, 164 Minuten Filmzeit sind eine gehörige Strecke, an den Ort des großen Dramas zu kommen, denn Django, der nun erfolgreiche Kopfgeldjäger-Auszubildende von Dr. Schulz, er will nur eines. Meine Frau finden. Sie freikaufen. Und weil Jamie Foxx ja ein wenig zu viel T-Bone Steak im Mund hat, die Übersetzung, er will seine Gattin finden und mit ihr in den Sonnenuntergang reiten. Django. Doch davor stehen noch Leonardo DiCaprio als sadistischer Plantagenbesitzer / Sklavenhalter und sein afroamerikanischer Hausverwalter Samuel L. Jackson, mit denen sich Christoph Waltz und Jamie Foxx ein furios grandioses Duell liefern. Sehen Sie nach den Gesetzen von Chickasaw County. Ist Brumhilda hier, in meinem Besitz, mein Eigentum. Und es steht mir zu, mit meinem Eigentum zu tun, was immer mir gefällt. Django Unchained ist ein Film gegen die Sklaverei, gegen Rassismus. Der Sklavenhaltergesellschaft baut Quentin Tarantino ein tiefschwarzes Denkmal, das in einem symbolischen Bild, ganz kurz nur, aber es prägt sich tief bei uns ein, in gewisser Weise auf den Punkt kommt. Wir sehen weiße, wie unschuldig wirkende Baumwollpflanzen und auf sie spritzt Blut. Der Reichtum des Südens ist auf Blut gebaut, sagt uns das Bild. Wie grausam und sadistisch, das spart der Filmemacher nicht aus. Ein Sklaven lässt sein Herr, in Anführungsstrichen, von Hunden zerfleischen. Und Djangos Frau wird ausgepeitscht und... Da gibt's was, das ich noch nicht gesagt habe. Was? Hildi ist da im Bunker. Wo sie zu verrecken droht. Aber Rettung naht in Gestalt von Django. 1966 in Sergio Corbucci's Film Django war Franco Nero, der jetzt bei Tarantino einen kleinen augenzwinkernden Auftritt hat, der Mann, der mit seinem Maschinengewehr im Sarg die Herrschenden in der mexikanischen Grenzstadt hinwegfegt. Tarantinos Django darf sich in gleicher Weise in einem monumentalen Blutbad entladen und die Sklavenhaltergesellschaft in die Luft jagen, so wie die Widerstandskämpfer vor drei Jahren in Tarantinos Inglourious Basterds die gesamte Nazi-Führungsriege in einem Pariser Kino erledigen. Mit Django Unchained inszeniert der Filmemacher im rund erneuerten Gewand des Italo-Western wieder einen Befreiungsschlag auf der Leinwand. Ex-Sklave Django wird hier immerhin zum Herren der eigenen Geschichte. Nur, warum ist Quentin Tarantino auch hier wieder so angezogen von all den zerfetzten Leibern, zerschossenen Gesichtern, zermatschten Gliedmaßen? Dabei macht dieser blutige Showdown von Django Unchained, der einem tatsächlich den Magen umdreht, die Geschichte nicht klarer. Alles ersäuft nur im Blut. Aber das, so sagen die Fans, ist eben Tarantino, sein Stil. Und dabei ist es doch einfach nur zu viel. Oder Man kann es auch die Besessenheit des Filmemachers nennen.